Ja, hallo und herzlich willkommen beim E-Government Podcast. Ich bin Thorsten Frenzel und heute habe ich das virtuelle Studio ganz schön voll. Und wir möchten heute über das Thema Digitalministerium sprechen und ich fange aber gleich mal an mit der Begrüßung. Ich fange an mit Sabine. Hallo Sabine. Hallo. Kannst du dich vielleicht ganz kurz vorstellen? Ja, klar, gerne. Also Sabine Griebsch, auf Twitter unterwegs als E-Gouvernante, bin im echten Leben CDO bei der Landkreisverwaltung Anhalt-Bitterfeld, dort zuständig für die Digitalisierung des Hauses, zuständig für die regionale Digitalstrategie und für die Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes und jetzt auch mit diesen ganzen Strukturwandelthemen befasst. Dann machen wir weiter mit Basanta. Wohlbekannt einigen Hörern. Basanta ist, glaube ich, inzwischen schon fast Stammgast bei mir. Hallo Basanta. Hallo. Aber vielleicht stellst du dich trotzdem mal ganz kurz vor. Ganz kurz, genau. Ich bin Basanta Tapper. Ich arbeite am Kompetenzzentrum öffentliche IT am Fraunhofer Institut Focus hier in Berlin als Verwaltungswissenschaftler und genau, wir sind eine Denkfabrik, die sich das Bundesinnenministerium gönnt, die sich vor allem mit der Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung auch beschäftigt und deswegen, wenn jemand Digitalministerium sagt, horche ich immer direkt auf. Als nächstes haben wir noch den Mustafa dabei. Hallo Mustafa. Ja, hallo, servus, Mustafa Isik. Ich freue mich, in dieser illustren Runde mit am Start zu sein, gerade zu so einem klasse Thema. Ich bin Informatiker, durch und durch Geek und Nerd, aber wie das so im Leben ist, wandert man dann mit den Lebensjahren ins Management. Und das, was ich gemacht habe zuletzt, was vielleicht für euch interessant ist und deine Hörerinnen und Hörer, ist, dass ich im Bayerischen Rundfunk die digitale Produktentwicklung aufgebaut habe. Also Dinge wie BR24, die ARD Audiothek oder im Mediathekenumfeld, da haben meine damals dann knapp 100-köpfige Mannschaft und ich Gott sei Dank vieles machen dürfen. Danach bin ich Startup-Unternehmer geworden und sonst mache ich noch den Geekweek-Podcast mit zwei Freunden zusammen. Das ist ja auch einer der bekannteren und größeren deutschen Tech-Podcasts. Ja, vielen Dank. Und dann haben wir noch den Felix dabei. Hallo Felix. Das ist richtig. Ja, vielen Dank, dass ich heute mit dabei sein darf. Ich selber bin Coach und Berater für Kommunen, vor allem für kleine Kommunen. Ich komme aus Rheinland-Pfalz, aus Mainz. Wir haben hier halt auch keine großen. Da ergibt sich das fast von alleine. Und ich versuche immer zu schauen, wie kann man denn aus der Digitalisierung möglichst viel Lebensqualität für die Menschen rausziehen. Und da ist die Frage, gibt es da eine politische Verantwortung an der Stelle oder kann man das anders lösen? Natürlich auch eine sehr wesentliche. Deswegen vielen Dank für die Einladung, dass ich heute mit dabei sein darf. Ja, sehr gern. Vielen Dank, dass ihr alle da seid. Ich freue mich, dass es so eine schöne Runde ist. Und dann würde ich sagen, legen wir mal los. Ich hatte ja eingangs gesagt, wir wollen heute über ein Thema diskutieren, was gerade sehr heiß hochkocht. Und zwar ist es das Thema Digitalministerium. Ich weiß nicht, wie viele Artikel ich inzwischen gesammelt habe dazu und ich weiß, dass sehr viele White Papers, Studien und Ähnliches gerade in Arbeit sind. Die Next e.V. wird diese Woche, glaube ich, noch was veröffentlichen und ich glaube, jede Unternehmensberatung, die in unserer Branche gerade unterwegs ist, hat was veröffentlicht oder in der Pipeline. Fangen wir doch mal an. Brauchen wir ein Digitalministerium auf Bundesebene? Basanta, magst du vielleicht als erstes mal was sagen? Ja, direkt mit der Gretchenfrage. Ich gebe mal wieder, was mir zuletzt einige Politikerinnen in dem Feld gesagt haben, weil ich das doch dann recht einleuchtend fand. Ob man denn wirklich ein eigenes Ministerium, also wirklich ein eigenes Ressort dafür braucht, ja, weiß man nicht so richtig. Lässt sich wahrscheinlich, würde sich das ganze Thema auch irgendwie anders lösen lassen. Aber was mich dann überzeugt hat, ist, dass die gesagt haben, eigentlich kommen wir nicht mehr umhin, dieses politische Symbol jetzt zu setzen. Wir haben irgendwie so lange herumlaviert in dem Thema und wir kriegen eigentlich die Öffentlichkeit nur noch befriedet, indem wir jetzt tatsächlich so ein Digitalministerium gründen, um zu zeigen, wir nehmen das jetzt ernst und probieren da jetzt tatsächlich mal irgendwie was drastisch Neues. Das heißt, es geht eigentlich eher um die Signalwirkung an der Stelle, als das, was dann unter der Motorhaube tatsächlich passiert, wobei ich auch mir nicht so sicher bin, ob eigentlich die ganzen Aufgaben, die ich mir für so ein Digitalministerium, das dann vor allem in meiner Perspektive natürlich die Verwaltungsdigitalisierung vorantreiben sollte, ob diese Aufgaben eigentlich erfüllt werden könnten von irgendwie sowas wie einer Digitalagentur als nachgeordnete Behörde oder sowas, oder ob sowas dann immer im Ressortgerangel mit richtigen Ministerien untergehen würde. Ich denke, das greifen wir später nochmal auf und diskutieren darüber. Sabine, du als Frau aus der Praxis, du bist ja ganz vorn dabei, was die kommunale Umsetzung Digitalisierung angeht. Brauchen wir ein Digitalministerium? Wie siehst du das? Ich tendiere tatsächlich zu, wir brauchen nicht zwingend ein Digitalministerium. Für mich reicht eine zentrale verantwortliche Stelle, die tatsächlich auch mal, das wäre eine Neuerung, mit einem sinnvollen Budget ausgestattet ist, das es eben auch in eigener Verantwortung ausgeben kann. Und tatsächlich ist die Frage in einem Digitalministerium, ist diese Konkurrenz zwischen, wenn wir Wirtschaft und Verwaltung, das ist so meine Sorge, in einem Digitalministerium vereinen, dass die einen, die angehalten sind, Steuern zu sparen, und die anderen, die der Wirtschaftsteil, der angehalten ist, Profit zu machen, sich innerhalb eines Hauses dann durchaus sehr beißen könnte, diese zwei Fronten, das sehe ich als großes Problem. Also insofern meine These, die Stelle also muss in der Lage sein, Themen zu abstrahieren, nicht nur zu benennen, sondern auch zu durchdringen und dann die Anwendungen in die Infrastruktur sinnvoll zu verknüpfen. Also eine verantwortliche Stelle, die wie eine Plattform agiert. Okay. Mustafa, du als Vertreter aus der Wirtschaft, so bezeichne ich jetzt einfach mal, weil du bist jetzt nicht in der klassischen Verwaltung unterwegs. Wie siehst du die Notwendigkeit eines Digitalministeriums, um das ganze Thema in der Wirtschaft zu verankern? Also ich sehe es im Allgemeinen als essentiell, muss ich sagen. Basanta hat das so schön dargestellt mit Signalwirkungen. Ich meine, der Signale gab es viele, und wir wissen ja, dass in diversen Bundesländern dann verschiedene Rollen bis hin zu, wie in Bayern, Ministerien geschaffen worden sind. Also, dass das auf Bundesebene passieren muss, finde ich wichtig. Aber ich hoffe auch mit einem operativen Anspruch. Sabine, du sprichst da von einem Plattformgedanken. Also ich finde, die Herausforderung, die ist so groß. Ich glaube, da herrscht Einigkeit in unserem Kreis und in noch viel größeren. Und die Versäumnisse, ob sie jetzt nun wahrgenommen sind oder tatsächlich, die sind so mannigfaltig und so kompliziert, dass es ohne eine wirklich übergeordnete Behörde, ein Ministerium, das mit einem Vertreter am Kabinettstisch sitzt, kaum zu machen ist. Gleichwohl ich mir im Klaren darüber bin, dass natürlich, diese Diskussion, die kann man lang führen und vielleicht sollte man sie auch immer wieder führen. Gleichwohl ist die Aufgabe natürlich überall verteilt. Es ist klar, dass nicht ein Ministerium die Aufgabe für alle übernehmen kann. Wir alle wissen auch, dass es bei dieserlei Dingen ganz, ganz klar um Kompetenzzuschnitte, Wirkmechanismen und Wirkbereiche gehen wird und dass da die eigentlich großen Bretter gebohrt werden müssen, nachdem auf dem Papier ein Ministerium gegründet und eine Ministerin oder ein Minister gefunden worden ist. Trotzdem meine ich, diese Art der Bündelung und diese Art des Ritterschlags, das ist ganz, ganz wichtig. Und das ist auch wichtig für eine Wirtschaft. Das ist wichtig allerdings auch für eine Verwaltung, also für ganz, ganz viele Aspekte unseres öffentlichen Lebens. Vielen Dank. Felix, du hast aus dem Verwaltungsalltag wahrscheinlich, oder Beratungsalltag wollte ich eigentlich sagen, aus dem Beratungsalltag wahrscheinlich auch sehr viel oder sehr oftmals das Problem, wie geht's jetzt weiter? Was kommt denn jetzt eigentlich von oben? Wie siehst du das Thema mit dem Digitalministerium? Es ist aus meiner Sicht wirklich ein ganz wesentlicher Faktor, der bei der Frage, ob wir so etwas brauchen oder nicht, für mich persönlich jetzt eine Rolle spielt. Auf der einen Seite, Digitalisierung kann man nicht irgendwo hin verorten und sagen, so, ihr macht jetzt mal und der Rest kann dann schauen, ob man die Faxgeräte noch irgendwie 10 Jahre verlängert bekommt. Das muss ja überall funktionieren. Das ist aber die Arbeitsebene, also das Handwerk, das, was umgesetzt werden muss. Aber eine politische Verantwortung ist ja auch die Frage, wie gestalten wir denn langfristig zum Beispiel die Verwaltungsdigitalisierung? Und ich finde, das Thema Onlinezugangsgesetz an dieser Stelle für mich, auch das ist viel zu kurz gedacht und stammt viel zu sehr aus einer operativen Sichtweise. gerade auch für Kommunen, die das dann später umsetzen müssen, ist es ja oftmals auch hilfreich zu wissen, wo soll es denn überhaupt mal hingehen? Was ist die große Vision, die dahinter steckt, damit man sich orientieren kann und weiß, was in den nächsten Jahren über das, was heute gesetzlich schon geregelt ist, auch auf einen noch zukommt? Und ich glaube, das geht nur, wenn man dafür auch jemanden in der politischen Verantwortung hat. Und zwar nicht nur auf der nationalen Perspektive, sondern gerade auch im Vergleich zu anderen Ländern. Wenn wir jetzt zum Beispiel anschauen, wie macht das Estland, wie macht das Dänemark, sind das zum Beispiel Vorbilder für Deutschland. Gibt gute Gründe dafür, gibt gute Gründe dagegen. Aber so etwas mal politisch zu diskutieren, das geht, glaube ich, nur, wenn da jemand einen Hut auf hat, wenn man die Nase kennt. Und vor allem, hier auch wieder das Beispiel Online-Zugangsgesetz. Wenn irgendjemand sagt, für mich ist das Online-Zugangsgesetz und die Umsetzung radikal wichtig und ich möchte deswegen jetzt meine Partei oder meine Wahlentscheidung bei der nächsten Bundestagswahl danach ausdenken. Also ich persönlich wüsste ja gar nicht, wen ich da abwählen sollte, weil irgendwie ist ja jeder und niemand dafür verantwortlich. Und ich glaube, auch das gibt es letztlich nur so eine Klarheit mit einer klaren Vision, wenn es jemanden gibt, der da auch in der Lage ist, so etwas politisch zu führen, Verantwortung zu übernehmen und zu sagen, das ist jetzt mal die Vision, die ich jetzt auch verfolgen möchte. Von daher klares Ja, ich glaube, das brauchen wir auf jeden Fall. Also ich habe jetzt bei euch allen so rausgehört, auch wenn nicht alle eindeutig der Meinung sind, dass wir ein Digitalministerium brauchen, aber ich habe von allen von euch gehört, wir brauchen so eine Art, also wir brauchen jemanden, der die Verantwortung trägt. Ob das jetzt eine einzelne Person ist, ob das ein Ministerium ist, ob das eine Plattform oder ein Gremium ist, die sich um die Digitalisierung in Deutschland kümmern. Welche Aufgaben könnte denn so jemand denn haben? Weil das ist ja breit gefächert. Es geht ja nicht nur um Verwaltungsdigitalisierung. Wenn ich jetzt noch ein Stück weiter denke, geht es auch um das Thema Breitband und Ähnliches. Wie ist da eure Meinung zu? Also Thorsten, wenn ich da einsteigen darf. Ich weiß nicht, ob Verantwortung an der Stelle der richtige bzw. der einzige Aspekt ist. Also ich meine, und bin natürlich auch sehr interessiert, was ihr dazu meint in unserem Kreis. Ich meine, es braucht, wie der Felix richtig sagt, es braucht auf der einen Seite ein visionäres Moment, auf der anderen Seite auch ein treibendes Element. Und ich glaube, dass ein Digitalministerium das machen kann. Es geht hier um Befähigung und es geht hier natürlich auch um Fortschritt. Wenn die Verantwortung, die wird am Ende auch in den einzelnen Ministerien bis hinunter zu Fachressorts und Referaten liegen müssen. Aber irgendwer muss doch mal anfangen, Rahmenbedingungen verlässlich an einer Stelle zu bündeln, zu formulieren und darzustellen und dann auch Fortschritte oder Überfortschritte entsprechend Bericht abgeben zu können. Das heißt dann tatsächlich ein Digitalministerium doch eher in die Richtung Plattform, Visionär, quasi Richtungsgeber und Koordinator, oder? Wenn ich das richtig verstanden habe? Die Gefahr bei dem, meine ich, wie du es jetzt gerade darstellst, ja, also erst einmal ja und jetzt kommt die Klammer. Und der Zusatz ist, ganz ohne operative Verantwortung und Durchgriff geht es nicht. Denn derlei Versuche haben wir an diversen Stellen schon gesehen. Das hat ja schon diverse Blüten getrieben von Menschen, die gut zureden können, noch und nöcher oder Gremien und Panels. Aber wirklich materialisiert tut da wenig, obwohl ich das Online-Zugangsgesetz gar nicht so kritisch wie zum Beispiel du sehe, Felix. Das ist ja schon mal ein gar nicht mal so kleiner Aufschlag. Ich glaube, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe, das Online-Zugangsgesetz und das und eine Art Digital- oder ein Digitalministerium, weil das Online-Zugangsgesetz sagt, was erledigt werden muss oder was da sein muss. Aber so ein Digitalministerium müsste ja vorgeben, wie kommen wir denn dahin? Oder was brauchen wir für Basisvoraussetzungen, um überhaupt dahin zu kommen? Da sind wir wieder bei einem meiner Lieblingsthemen, Standards. Ich glaube, die Hörer können es schon nicht mehr hören. Welche Standards brauchen wir denn in Deutschland, um anständig digitalisieren zu können? Genau, ich würde da gerne einhaken, weil dieses Plattformthema gerade aufkam und ich glaube, das ist das wäre genau die Aufgabe von so einem Ministerium. Das muss wegen mir nicht auch die OZG-Umsetzung für jede letzte Angelausweis in Verantwortung haben, aber quasi die digitale Infrastruktur des Staates wie so eine Plattform, da den Rahmen zu setzen. Das heißt, die Standards vorzugeben, was ja jetzt meistens dann über sowas wie den IT-Planungsrat passiert, wo wir ja dann auch in einfach in Verhandlungsengpässe kommen, wo man sich nicht einigen kann, wo Sachen verschleppt werden. Da zu sagen, wir haben tatsächlich ein sowas wie ein Ministerium, das dann auch mal nicht am Verhandlungstisch entscheiden kann und sagen kann, das ist jetzt der Standard. Und vor allem auch, das ist dann wieder die Frage, wie wird dieses Ministerium genau ausgestattet? Also hat das irgendwelche Budgetkompetenzen? Hat das irgendwelche anderen Formen von Durchsetzungskompetenzen? Dafür sorgen kann, dass andere, die dann diese Standards nutzen sollen, das auch zu spüren bekommen, wenn sie meinen, von diesen Standards abweichen zu können. Und das ist, glaube ich, das ist für mich tatsächlich die zentrale Funktion, sowas wie ein Hüter von Standards, von Architekturprinzipien und was da alles dranhängt, zu sein. Und dann, ob man da jetzt tatsächlich die sowas wie die OZG-Umsetzung mit reinhängt, ist für mich gar nicht so entscheidend. Felix, du hast es angesetzt. Das stimmt, aber ich kann Basanta überhaupt nicht widersprechen, sondern eigentlich nur unterstreichen. Und das geht natürlich auch sehr kurz, weil letztlich ist es ja wirklich genau das. Also eine Verantwortung, politische Verantwortung heißt ja zu schauen, wie wollen wir in 10 Jahren, wie wollen wir in 15 Jahren leben? Und da ist die Digitalisierung zusammen mit ein paar anderen Großtrends, wie zum Beispiel Klimaschutz, der da glaube ich auch immer reinfällt, eines der größten Treiber, die wir in der aktuellen Transformation auch erleben. Und da ist es, glaube ich, entscheidend, dass wir einerseits klar haben, wie soll das in 15, 20 Jahren mal aussehen? Und dann das, was Basanta jetzt auch so wunderbar beschrieben hat, wie kommen wir denn dahin? Und wer muss da alles mitspielen und muss das an dieser Stelle im föderalen Staat, wie orchestrieren wir das? Und da halte ich es in der Tat für einfacher, wenn wir ein Ministerium haben, das hier den Takt auch vorgeben kann. Auch wenn es mit Sicherheit später wieder in Verhandlungssituationen kommen wird, weil die Umsetzung oftmals ja dann doch in Ländersache liegt und das ist ja auch in Ordnung. Aber es hat einen anderen Stellenwert an dieser Stelle. Wenn es von der Ministerin, von einem Minister kommt, und das Ganze von der Bundesregierung an sich dann auch mitgetragen wird und nicht ein, meine das jetzt nicht despektierlich, aber wenn dann eben ein Staatssekretär oder ein Bundes-CIO an dieser Stelle sitzt, das hat halt auch ein bisschen was an dieser Stelle von Augenhöhe auch zu tun. Also ein Minister klärt das mit einem anderen Minister, vielleicht auch mit Ministerpräsidenten, aber nicht mit Staatssekretären. Sabine, ich glaube, das ist ein ganz guter Einstieg für dich, weil hier geht es ja auch zum Beispiel um das Thema kommunale Selbstverwaltung. Wie siehst du das? Ich stelle mir die ganze Zeit die Frage, folgt die Digitalisierung den Themen oder folgen die Themen der Digitalisierung? Das Problem, das ich sehe, wenn wir ein eigenes Ministerium haben, dann ist es gleichwertig zu den anderen Ministerien, zu den anderen Ressorts. Die Frage ist eben, ich habe die Sorge, dass es in so einem ministeriellen Gerangel tatsächlich endet und die Themen nicht weiter bearbeitet werden, weil wir uns entweder an den Standards aufhängen oder weil die Themen in eine andere Richtung gehen. Also die Frage ist, wo hängt man vielleicht diese verantwortliche Stelle, die Plattform auf, also ob sie über den Ministerien schwebt oder für mich ist halt wirklich die Frage, wer entscheidet am Ende, wie sich das Ganze gestaltet? Ja, was ich noch sehe als zusätzlichen Punkt ist, wie gesagt, wir haben ja die kommunale Selbstverwaltung und wenn jetzt ein Digitalministerium quasi die Vorgaben für die ganze Bundesrepublik Deutschland macht, dann sehe ich hier große Schwierigkeiten mit der Abhängigkeit oder mit der Unabhängigkeit der einzelnen Kommunalverwaltungen. Wir haben in der Bundesrepublik das Thema Föderalismus. Ja, es mag uns bei der Digitalisierung oder bei der Geschwindigkeit der Digitalisierung manchmal ein bisschen auf den Füßen zu stehen, aber der Föderalismus hat auch seinen Sinn. Und die Gefahr, wenn es hier ein Digitalministerium gibt, was zentral Vorgaben macht, dann gibt es auch nur noch zentrale Verfahren. Und ob dann noch alle Notwendigkeiten der einzelnen Kommunen abgebildet werden, das halte ich tatsächlich für fraglich. Aber Vorgabe ist ja nicht gleich Vorgabe. Nicht wahr? Ich meine, Bassanta, du hast es gerade so schön gesagt mit, und Felix, du hast es ja auch nochmal bestätigt, mit Architekturprinzipien, mit Standards, sagst du auch, Thorsten, und auch da ist ja der eine Standard in seinem Scope nicht dasselbe und vergleichbar mit dem anderen. Also Themen wie Datenportabilität zwischen, die, sagen wir mal, den Namen wirklich verdient. Oder wenn man wirklich etwas Zentrales anfassen möchte, eine zentrale Authentifizierungs- und Autorisierungsdienst, den nicht jede Kommune bauen sollte, wie ich finde. All dieserlei Dinge, das kann zentral sicherlich gesetzt und dargestellt werden. Auf der anderen Seite glaube ich, allein um der Geschwindigkeit willen und auch um Aspekte, auf die einzelnen Aspekte der Länder bis hin zu den Kommunen runterzugehen, die da echt eine hohe Eigenständigkeit und eigene Bedürfnisse bedingen mögen. Da ist ja ganz klar, dass man die Standards, die Rahmenbedingungen so setzen muss, dass eben eine Nebenläufigkeit stattfinden kann. Wenn wir es jetzt versuchen, relativ spät im Vergleich zu manchen Ländern mit einem Top-Down-Vorgehen das Rad an jeder Ecke neu zu erfinden und zentral zu steuern. Wir alle wissen, die sich mit digitalen Themen auseinandersetzen, dass das kein Vorgehen ist, was zum Erfolg führen kann. Ich gebe dir recht und ich muss auch sagen, dass so wie wir es aktuell angegangen sind, mit wir machen ein Online-Zugangsgesetz, wir machen dazu verschiedenste Arbeitsgruppen, also diese Themenfeldführer, und die Themenfeldführer setzen hauptsächlich Themen um, die in der Bundesregelung sind, die aber von den Kommunen ausgeführt werden. Das heißt, die werden geregelt vom Bund, die werden von den Kommunen ausgeführt, aber die Länder kümmern sich darum, dass die Themen umgesetzt werden. Also das ist ein riesengroßer Hickhack und Durcheinander. Sowas müsste ein Digitalministerium einfangen. Das heißt, ein Digitalministerium, wenn das jetzt loslegt, es würde jetzt wahrscheinlich ab Januar dann im nächsten Jahr ein Digitalministerium geben, weil so schnell geht das ja alles nicht nach einer Wahl. Und dann braucht es ein ganzes Jahr, bis es in die Arbeit kommt, bis es irgendwie loslegen kann, bis es irgendwelche sinnvollen Dinge in Richtung Standardisierung treiben kann. Ich glaube, ein Digitalministerium bremst uns in der Umsetzung der Digitalisierung. Also das glaube ich nicht. Also so ein Ministerium entsteht ja jetzt nicht aus dem Nichts. Also es ist jetzt nicht, dass sich dann irgendwann eine Ministerin, ein Minister mal ganz alleine an den Tisch setzt, mal ein Organigramm aufmalt und dann ein paar Stellenausschreibungen bei Indeed einstellt. Sondern da werden ja bestehende Blöcke aus anderen Ministerien übernommen und in eine neue Konstruktion überhoben. Und da geht das Arbeiten ja weiter. Der politische Teil, der oben drüber ist, das ist ja, der macht die politische Arbeit. Da wird man sich finden müssen. Aber alles, was heute läuft, was heute weitergeht und wo es jetzt kein politisches Interesse daran gibt, dass es sich irgendwie ändert, da geht's weiter. Also ich glaube, das ist kein Argument an dieser Stelle oder zumindest kein gewichtiges Argument, um zu sagen, daran sollte es sollte aus diesem Grund jetzt kein Digitalisierungsministerium einführen, weil ich glaube auch, selbst wenn es eine Verzögerung gäbe, von der Hand zu weisen ist es natürlich trotzdem nicht. Dann auch da wieder die Frage, was bewirkt es denn in 2 Jahren? Was bewirkt es denn in 3 Jahren? Und die Herausforderungen, die wir da gegenüberstehen, die sind ja durchaus gewaltig, nicht nur in der Verwaltungsdigitalisierung. Und die müssen ja auch politisch angegangen werden. Und wenn ich mir dann vorstelle, wir bleiben bei einer Konstruktion, wie wir sie bis jetzt haben, wir haben ja auch im Kanzleramt jemanden, die sich mit der Digitalisierung beschäftigt, und da hört man ja eigentlich auch nicht weniger als Flugtaxis. Ist auch ein wichtiges Thema. Aber das lenkt ja zum Beispiel auch wieder in den Bereich Mobilität hinein, wo sich auch wieder durch die Digitalisierung vieles ändern wird. Wo das aber einen minimalen Einfluss auf die Art und Weise haben wird, wie wir zukünftig leben werden. Aber trotzdem muss es auch da drin irgendwie eingebettet sich wiederfinden. Und ich glaube, wenn wir da jemanden haben, der da eigene Ideen entwickelt, eigene Strategien entwickelt, dann ist das auf diese Sicht, auf 2 Jahre, erst recht auf 10 Jahre, eine ganz wichtige Weichenstellung, die wir da auch setzen sollten. Aber ich glaube, Thorsten spricht da einen ganz wichtigen Trade-off an, halt genau diese, da baut man dann so ein neues Ministerium, was, egal wie man das macht, auf jeden Fall erstmal Zeit braucht, bis da was auf die Straße kommt. Und damit dann, das, was du gerade gesagt hast, damit dann man tatsächlich hinten raus irgendwie Geschwindigkeitsvorteile in der Umsetzung realisieren kann, darf es halt nicht nur, dass quasi wir verschieben da ein paar Abteilungen aus 2, 3 Ministerien, wo irgendwie Digitalabteilung vorher drüber stand, das sammeln wir jetzt alles im Digitalministerium und ansonsten läuft eigentlich alles weiter wie bisher, sondern es müssen tatsächlich dann auch Dinge durch dieses Digitalministerium anders passieren. Und ich glaube, dass wenn man da dem Normkontrollrat mit seinem neuesten Digitalmonitor folgt, der so schön geschrieben hat, irgendwie Deutschland muss einfacher denken und handeln. Ich stelle mir da immer so vor, wir haben dieses Wimmelbild vom NKR, wie eigentlich vor allem die Verwaltungsdigitalisierung in Deutschland im Moment gesteuert wird, wo einem schwindelig wird im Kopf, wenn man da drauf guckt. Und ich wünsche mir dann eigentlich, dass man, wenn man sich die Zeit nimmt, das Geld und auch das politische Kapital, so ein Digitalministerium in die Landschaft zu setzen, dass das dann aber auch zu einem Zurechtstutzen dieses Wimmelbildes führt, dass einfach da auch Zuständigkeiten gebündelt werden, vielleicht auch Organisationen, Gremien aufgelöst werden, weil man sagt, es kommt jetzt alles ins Digitalministerium, weil das soll ja auch mehr sein als nur Kosmetik. Jetzt haben ja Bundesministerium ganz speziell besondere Dynamiken. Eins der mächtigsten oder wenn nicht sogar das mächtigste Bundesministerium in Deutschland ist das Finanzministerium, weil das letztendlich die Finanzierung für alles, was sich die einzelnen Ministerien so vorstellen, zur Verfügung stellen muss oder es, wenn es politisch vom Finanzministerium nicht gewünscht ist, auch nicht tut oder nur in geringerem Maße. Jetzt haben wir den Staatssekretär, der Visionen hat, der im Bundesinnenministerium sitzt. Der hat Visionen, Ideen, wie so eine Digitalisierung in Deutschland ausschauen kann. Der ist aber zuallererst mal Staatssekretär, das heißt kein Minister, und der kann überhaupt nichts bewirken. Wie muss ich denn so ein Digitalministerium verankern, dass es überhaupt irgendeine Macht hat gegenüber diesen ganzen ministerialen Silos, die es in Deutschland so gibt? Also weil du schon aufs Thema Haushalt und Budget hingewiesen hast. Mich überzeugt das immer sehr, was die Leute aus Hamburg erzählen, wo ich gebe nur wieder, was mir berichtet wird, wo irgendwie schon seit den 80ern die Budgetkompetenz für E-Government-Projekte an einer Stelle zusammengeführt ist. Das heißt, immer wenn irgendjemand Geld ausgeben will, um sein Behördenhandeln zu digitalisieren, kommt das aus einem Budget und das eine zentrale Stelle, die gucken kann, ist das in unserem Sinne? Beispielsweise folgt das unseren Architekturprinzipien oder wird hier etwa irgendeine wild gewordene Insellösung wieder gebaut? Und dann kann man nämlich den Finanzstecker im Notfall ziehen und sagen, nee, ihr baut keine Insellösung, sondern bitte etwas, was unseren Standards entspricht. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges, scharfes Schwert, was man so einem Digitalministerium auch tatsächlich in die Hand geben muss, was natürlich den anderen Ressorts furchtbar wehtun wird. Aber wenn man will, dass da tatsächlich was vorangeht, dann muss man, glaube ich, da am Geld ansetzen. Absolut richtig. Geld ist mit Sicherheit das allererste. Ich glaube, es gibt aber noch eine zweite Ebene und das ist die der Verantwortung für einzelne Bereiche. Geld ist natürlich endlich und ein Ministerium einfach nur mit Finanzmitteln auszustatten, sowas wird in Koalitionsverhandlungen auf lange Sicht auch scheitern, weil so ein Ministerium wird die jeweils andere Partei einem nicht zugestehen, wenn da im Prinzip nur freie Mittel drin sind und man kann mit den Mitteln machen, was man will. Deswegen glaube ich, ist es auch wichtig, dass man auch entsprechende Verantwortung in so einem Ministerium bündelt. Das heißt Aufsichtspflichten. Also zum Beispiel die Aufsicht über die Bundesnetzagentur sollte zum Beispiel dort drin mit sein. Da sind dann diese ganzen Fragen mit den Ausschreibungen der Mobilfunklizenzen, die gehören da rein. Auch aus anderen Politikbereichen, die sehr digitalisierungsnah sind, wo auch reale Entscheidungen getroffen werden müssen, auch so etwas sollte aus meiner Sicht da drin gebündelt werden, dass man also jetzt nicht so ein leichtgewichtiges, in Rheinland-Pfalz hatten wir mal die sogenannten Gedönsministerien, das war, glaube ich, der ehemalige Ministerpräsident Beck, der das mal, dieses Wort mal genutzt hatte, oder was, Schröder, auf jeden Fall Gedöns. Und ich glaube, da darf es auf keinen Fall enden, weil dann macht man nämlich genau den Fehler, den viele befürchten, dass man das einfach nur irgendwo hinweg delegiert hat und dann hat man irgendjemanden, der überhaupt nichts zu melden hat. Und dafür braucht es, wie gesagt, glaube ich, diesen Ausgleich. Einerseits freie Mittel, zum Beispiel auch für Förderprogramme in Kommunen, meinetwegen auch in Ländern oder in der Gesellschaft, in der Wirtschaft, aber auch Aufsichtspflichten, die diese Ministerien eine richtige Relevanz dann auch zugestehen. Wenn man das beides miteinander verortet, dann kann ich mir schon gut vorstellen, dass man da ein sehr schlagkräftiges Ministerium auch zusammenbauen kann, was wahrscheinlich am Ende so ein bisschen konkurriert, irgendwo gelagert ist zwischen dem heutigen Innenministerium und dem heutigen Bundesverkehrs- oder Infrastrukturministerium. So stelle ich mir das zumindest jetzt mal ganz, ganz schemenhaft an dieser Stelle vor. Und wie bekommt man dann die anderen Ministerien dazu, jetzt quasi Kompetenzen abzugeben? Also ich habe hier ein Beispiel aus Bayern. Wir haben ja ein recht erfolgreiches Digitalministerium. Trotzdem fehlt diesem Digitalministerium ganz enorme Ressourcen. Zum Beispiel das ITDLZ, also das IT-Dienstleistungszentrum, ist immer noch im Finanzministerium angesiedelt. Auch das Thema Elster, was ein großes Thema der Digitalisierung ist, ist auch im Finanzministerium angesiedelt und steht nicht unter der direkten Aufsicht und der Kontrolle des Digitalministeriums. Wie schaffen wir sowas, dass genau diese Dinge auch in ein Digitalministerium auf Bundesebene kommen? Das ist politische Aushandlung. Das findet in den Koalitionsgesprächen oder Koalitionsverhandlungen statt. Wir selber können da nur Ideen, glaube ich, auch entwickeln, weil es da ja auch keinen natürlichen Weg für gibt, wie so etwas am Ende aussieht. Aber es ist, glaube ich, wichtig, dass man mal ein Bild entwickelt, wie so ein Ministerium aussehen soll. Und dann wird es natürlich zwischen den zwei Ministerien, zwischen den zwei oder drei Parteien ausgehandelt werden. Und je nachdem, wie wichtig eine oder die andere Partei dieses Ministerium dann auch nimmt, desto besser oder weniger gut wird es dann ausgestattet sein. Und das ist, glaube ich, auch so eine der Sachen, da muss man, was vielleicht so ein bisschen eine Einschränkung sein könnte, ob es Sinn macht. Wenn das wirklich nur ein Ministerium aus Sicht der beteiligten Parteien sein soll, was dann so endet, wie du es gerade aus Bayern beschrieben hast, dann ist es vielleicht auch sinnvoll, darauf zu verzichten. Auch wenn dann das politische Signal aufgegeben wird. Aber das wäre, glaube ich, eher schädlich, wenn man dann so ein kleines schickes, mit irgendwie 400 Beamten ausgestattetes Bundesministerium irgendwo hinpflastert, das einfach niemand ernst nimmt. Also das ist, da ist, glaube ich, die politische Aushandlung an dieser Stelle unglaublich wichtig. Nein, die Frage ist, ob ich ein Digitalisierungsministerium, also quasi ein Ministerium, das auf der gleichen Ebene wie alle anderen Ministerien ist, nur mit Vetorecht ausstatte. Oder ob ich das politische Signal, das wir uns ja alle wünschen, auch dort abbilden kann, wenn ich eine Stelle habe, die tatsächlich dieses Vetorecht ausüben kann und in die Ministerien reinwirken kann und dann wirklich die Vorgaben machen kann zu Standards und so weiter. Also ich sehe jetzt nicht, dass bei einer verantwortlichen Stelle, egal wie groß sie jetzt ist und ob das, ich sage jetzt mal Kompetenzzentrum oder Kompetenzzentrum nennen wir es nicht, aber ob es nicht tatsächlich sinnvoller wäre, eine in einer kleineren Struktur schlagkräftiger zu sein. Also ich glaube, um beide oder das, was ihr beide gesagt habt, Felix, Sabine, nochmal aufzugreifen. Ich glaube, man muss den ersten Schritt gehen, bevor man da den zweiten geht. Und was ich damit in diesem konkreten Fall meine, ist, Thorsten, in Bayern haben wir ein Digitalministerium. Das kann natürlich in einer nächsten Legislaturperiode ja anders zugeschnitten sein. Das kann vergrößert werden, das kann mit anderen Kompetenzen ausgestattet werden. Aber ich glaube, in einer ersten Legislaturperiode in Bayern und schauen wir, was da im Bund ins Haus steht, wenn die Bundestagswahl vorbei ist und klar ist, welche Koalition sich in welcher Formation dann formt, dann wird man hier jetzt auf Bundesebene später schauen, dass, und ich glaube, dass das das Erste ist, was passiert, dass eben wirklich die entsprechenden Vorgaben, die Zielvorgaben, die Visionen entwickelt werden und dass man das an einer zentralen Stelle bündelt und an zentraler Stelle, wie ich meine, richtigerweise auf Ministerialebene, das dann formuliert, artikuliert und dafür das Commitment abgeholt wird. Das muss zwangsläufig, meine ich, der erste Schritt sein. Der zweite ist dann, dass, und das bleibt ein unglaublich kritischer Aspekt, naja, man wird sich jetzt wegen der Digitalisierung, auch wenn es ein transformativer Prozess ist, nicht vom Ressortprinzip verabschieden. Das heißt, natürlich wird man schauen müssen, und das wird viel Hirnschmalz brauchen, und da bin ich nicht der Verwaltungsfachmann, ganz im Gegensatz zu euch, aber da wird man schauen müssen, wie man denn sowohl ein Stück weit an einem Ressortprinzip festhalten, als auch auf der anderen Seite eben, ob es nun Vetorechte sind oder andere Wirkmechanismen sind, dafür Sorge tragen kann, dass ein Digitalministerium eben nicht ein zahnloser Tiger bleibt. Weil du gerade das Thema auch Wirtschaft mit angesprochen hast, so ein Digitalministerium soll sich ja nicht nur um die Themen der öffentlichen Verwaltung kümmern. Was ist denn wünschenswert, dass so ein Digitalministerium für unsere Wirtschaft tut? Ich meine, Thorsten, also ohne Wirtschaft gehen solcherlei grundlegende Prozesse und gerade wenn sie IT-getrieben sind, ich glaube, darüber herrscht auch allerorten Übereinkunft, schon mal nicht. Die Frage ist, und ich begegne immer wieder einem Impuls, der da ausschaut, entweder, nee, das macht man jetzt mit einem oder wenigen ganz, ganz großen Partnern und dann wird das was, oder eben andere Initiativen, die da heißen, ach, irgendwie kann man das nicht irgendwie nur in der öffentlichen Hand belassen. Das, was es braucht, ist, es braucht eben die Rahmenbedingungen, die eine Nebenläufigkeit und Public-Private Partnerships zulassen. Also, sei es auf kommunaler, sei es auf Länderebene, sei es auf Bundesebene. Ich meine, ein Digitalministerium muss auch Rahmenbedingungen dafür schaffen, dass von den Kleinsten, lass es die Startups sein, über die mittelständischen bis hin zu den Großen, dass ein Wettbewerb zwischen allen auf eben den Leistungsebenen, wo man entsprechende Dienstleistungen mit der eigenen Größe dann darbieten kann, dass dort eine Nebenläufigkeit stattfinden kann, die überhaupt dafür sorgt, dass Innovationen entstehen können und dass Fortschritte gemacht werden können auf den unterschiedlichen Ebenen. Eine Horrorvorstellung wäre für mich, wenn man sagen würde, entweder man versucht, eine Sequenzialisierung reinzubringen und sagt, nee, jetzt machen wir Stück für Stück die einzelnen vermeintlich großen Themen in ihrer dann von irgendwem bestimmten Wichtigkeit. Oder wenn man ein komplettes Free-for-All veranstaltet. Also wichtig sind da die Rahmenbedingungen, wichtig ist da die Nebenläufigkeit, die aber zu einem, sagen wir mal, zu einem klar definierten Ökosystem führt. Sind wir dann nicht auch in einem Gefilde, wo es dann in Richtungen geht wie, wir müssen am Grundgesetz was ändern, wir müssen an unserem Vergaberecht was ändern. Kann das so ein Ministerium überhaupt? Also am Ende entscheidet da der politische Wille, nicht wahr? Ob das Grundgesetz dafür angefasst werden muss oder nicht, das kann ich schwer fassen. Aber es muss klar sein, also erlaubt mir vielleicht nochmal einen Schritt zurückzugehen. Wenn ich mich nur als Bürger betrachte, der diverse Dienstleistungen auf verschiedenen Ebenen unserer Republik in Anspruch nimmt, dann möchte ich, und das ist für mich, zumindest war das in der digitalen Produktentwicklung, auch im öffentlich-rechtlichen Rundfunk für mich immer ganz gut, wenn man sich anschaut, wenn man es wirklich ganz, ganz simpel macht, wenn man sagt, ich möchte einen Großteil meiner Behördengänge am liebsten alle irgendwie über eine App erledigen können. Und dann denkt man vom Kunden, vom Publikum, vom Bürger her und überlegt sich, was bedeutet das eigentlich? Und was bedeutet das in seiner Mannigfaltigkeit unserer Existenzen? Was bedeutet das, wenn ein Mustafa Isik irgendwie in München Kinder bekommen hat, geheiratet hat und der zieht jetzt irgendwie nach Stuttgart? Was heißt das? Oder zieht nach Berlin? Da kann es zum Beispiel ja nicht sein, dass jeder sein eigenes Süppchen gekocht hat, doch, also das geht in der Umsetzung schon, aber dass die Portabilität der Daten, dass das nicht berücksichtigt worden ist. Schaut, ich wohne jetzt seit 21 Jahren in München, bin aber die ersten 20 Jahre einschließlich Zivildienst in Herford geboren und aufgewachsen. Das ist in Ostwestfalen-Lippe. So, also dieserlei überbordende Absprachen, die dann durch Standards und Rahmenwerk geregelt werden, das sind ja alles Sachen, die über Rahmenbedingungen abgefrühstückt werden müssen. Ja, das Interessante hier ist, bitte nicht persönlich nehmen, der Bürger sieht nicht, was tatsächlich schon möglich ist, aktuell jetzt, und wie auch die Zusammenhänge sind. Weil das, was du jetzt gerade geschildert hast, ich möchte von A nach B ziehen, von der einen Stadt in die andere Stadt, das ist alles in kommunaler Zuständigkeit. Das sind zwar Aufgaben, die der Bund an die Kommunen delegiert hat, aber da kümmern sich die Kommunen selbstständig drum. Das heißt, wenn du von Stuttgart nach München ziehst, werden im Hintergrund deine ganzen Einwohnerdaten an München übertragen, elektronisch, heutzutage schon. Was noch fehlt tatsächlich, ist ein sinnvoller Online-Antrag, wo du einfach nur sagen kannst, ich bin jetzt umgezogen und nicht mehr ins Amt gehen muss. Also das funktioniert heutzutage alles schon. Und hier hilft aber eine zentrale Instanz, nenne ich es jetzt einfach mal, ohne Ministerium sagen zu müssen, hier hilft aber eine zentrale bundesweite Instanz nicht, das sinnvoller zu regeln, weil das ist geregelt. Was hier fehlt, ist die zugrunde liegende Infrastruktur. Also ich denke da wieder an Estland, die haben als allererstes mal X-Road geschaffen und auf dem Thema X-Road haben die alles andere aufgebaut. Wir bauen erstmal alles andere auf und stellen dann fest, wir brauchen X-Road oder sowas ähnliches wie X-Road. Ich habe leider nicht die Hoffnung, dass ein Digitalministerium genau sowas von vornherein oder die Macht hat, das von vornherein auch so umzusetzen. Also ich bin immer noch der Meinung, dass tatsächlich, ich glaube, mit der Grundgesetzänderung für den IT-Planungsrat da auch eigentlich das Recht für das, oder steht in irgendeinem der einfachen Gesetze, dem Bundesinnenministerium das Recht eingeräumt wurde, Standards quasi eigenmächtig durchzudrücken. Das macht man natürlich nicht und sehr ungern verständlicherweise, weil man dann auf jeden Fall Ärger mit den Landesfürstinnen kriegt. Aber das heißt, die Kompetenz an der Stelle, muss man gucken, die müsste dann natürlich in dieses Digitalministerium fließen, aber das für dieses wir setzen die Standards einfach mal regieren damit durch, das ist grundsätzlich gegeben, wenn man so einen Plattformgedanken verfolgt, wenn man sagt, das soll weiterhin, Sabine soll weiterhin bei sich machen können, was sie will, solange sie sich an bestimmte Rahmenbedingungen hält. Wenn man da nicht irgendwelchen zentralen Steuerungsfantasien anhängt. Es gibt ja, habe ich heute bei meinen Recherchen auch gesehen, es gibt ja auch Vorschläge, die sagen, man sollte eine ausschließliche Gesetzgebungskompetenz des Bundes zu Digitalisierungsfragen festlegen. Da müsste man dann tatsächlich ans Grundgesetz ran. Ob man das tatsächlich braucht, weiß ich nicht. Wäre natürlich, wenn man meint, man muss jetzt hier das ganz, ganz große, den ganz großen Hammer rausholen, um die Rückstände der letzten Jahre aufzuholen, mag das nötig sein, aber ich glaube, da kommt man auch eleganter voran, zumal man in Deutschland üblicherweise mit der Holzhammer-Methode ja dann eh irgendwann im Föderalismus sich verstrickt. Ja, zumal ich die Rahmenbedingungen ohnehin schon habe durch Strategien, durch bestehende Strategien, Digitalstrategien und Datenstrategien. Also spätestens, wenn ich Fördermittel beantrage, dann müssen die auch bestimmten Anforderungen entsprechen und jetzt nicht von der Pike auf ausgedacht sein. Ja, aber die legst du ja selber fest, wenn du jetzt eine Ausschreibung machst. Ja, oder das Land oder der Bund. Ja, okay. Aber wenn du eine Ausschreibung machst, sagst du ja selber, was du brauchst und was du willst und was hier eingehalten werden müssen für Standards. Genau, aber spätestens, wenn ich Fördermittel beantrage, in dem Moment, noch bevor ich ausschreibe. Das stimmt. Das ist ziemlich interessant. In den letzten Monaten haben alle meine Podcasts und auch Diskussionsrunden immer damit geendet, dass wir irgendwie in Richtung Open Source gekommen sind. Das hat sich jetzt so weit verändert, dass das Thema, egal mit welchem man anfängt, ob man mit OZG oder mit Digitalministerium oder sonstigem anfängt, geht immer in Richtung Standards. Das heißt ja eigentlich, dass das Allerwichtigste in Deutschland ist, dass wir hier eine saubere Infrastruktur hinbekommen, die Standards vorgibt, an der sich alle orientieren können, die alle einhalten müssen, um hier sauber und schnell digitalisieren zu können. Ich Also ich, das für mein Verständnis schon wieder zu viel Handwerk. Also zu sehr in der Umsetzung auch verhaftet. Für mich ist so der wichtige Fokus auf so ein Ministerium, dass man sich jetzt nicht nur dahin schaut, wie kommen wir dahin? Natürlich ist das wichtig. Also anders geht es natürlich nicht. Sondern auch erst einmal, wo wollen wir denn hin? Also wie wollen wir denn später, und mit wir meine ich jetzt nicht wir Verwaltung, sondern wir Bürgerinnen und Bürger, wie wollen wir denn später einmal leben? Wie wollen wir mit einer Verwaltung agieren? Wie wollen wir, dass Digitalisierung unser Leben in Deutschland beeinflusst? Und diese Fragen müssen wir ja einmal vorneweg klären. Also du hast ja vorhin das Beispiel Estland ja zum Beispiel auch erwähnt, wo du ja mit einer Bürger-ID im Prinzip deine komplette Kommunikation mit allen Verwaltungsebenen durchführen kannst. Ich nehme mal an, das wäre in Deutschland ohne Grundgesetzänderung wahrscheinlich gar nicht machbar. Ja, doch, haben wir doch jetzt. Hier einfach haben nur das. Inzwischen. Bitte? Die Bürger-ID haben wir doch jetzt. Die ist ja. Ja, durch. über Elster, aber nicht über alle Datenbanken, über jegliches Verwaltungshandeln auch hinweg. Also ich vermute einfach mal, dass es nicht gehen wird. Stichwort klassisch hier Volkszählungsurteil. Aber ich kann es auch nicht beurteilen. Das ist, wie gesagt, begründete Laienvermutung an der Stelle. Aber das ist ja aus meiner Sicht entscheidend, erst einmal zu sagen, in welches Verhältnis sollen denn Bürgerinnen und Bürger zu den Verwaltungen später einmal haben? Wie soll die Zugänglichkeit aussehen? Wie häufig soll so etwas stattfinden? Also wollen wir zum Beispiel so etwas wie bei der Geburt des Kindes, die gesamten Sachen, die dort laufen, soll das auch wirklich alles automatisiert werden, was nach der Geburt eines Kindes dann auch stattfindet, bis hin zu solchen Sachen, hier wieder das Beispiel Estland, wo man dann ja auch automatisch zum Beispiel den passenden Kinderarzt zugewiesen bekommt. Ist das etwas, was wir wollen? Ich finde vieles von dem sehr attraktiv. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass das einmal ausgehandelt wird. Weil erst dann weißt du ja, erstens, brauchen wir Standards und zweitens, welche? Und wo sollen sie, und wer muss sich letztlich dann auch daran halten? Sind da alle gegeben oder ist es auch sinnvoll zu sagen, bestimmte Einrichtungen, bestimmte Verwaltungskörperschaften, vielleicht auch Kommunen erst einmal nur in bestimmten Bereichen müssen sich daran halten und den Rest können sie weiterhin machen, wie sie lustig sind. Auch solche Sachen sind ja Schlussfolgerungen, die sich aus solchen Zielbeschreibungen ergeben. Und ich sehe uns in Deutschland nicht so weit, dass wir auch nur ansatzweise eine politische Übereinstimmung da haben, wie das Ganze in 10 Jahren einmal aussehen soll, abseits der Technik. Und deswegen versuche ich das immer so ein Stück weit auch zu trennen, weil letztlich Politik muss Politik für die Bürgerinnen und Bürger machen und nicht für die Verwaltung. Und deswegen versuche ich auch immer diese Technik, dieses Handwerk mit diesen Visionen auch zu trennen. Wohlwissend, es geht natürlich nur gemeinsam. Und wie können wir als Bürger, also wir sind ja alle Bürger, die wir hier auch im Podcast dabei sind und diskutieren, wie können wir als Bürger Einfluss nehmen darauf, wie Politik und Verwaltung unser Leben digitalisiert? Nur durch Wahl oder gibt es andere Möglichkeiten? Ich glaube, Partizipation ist ein bisschen mehr als Wahlen an der Stelle. Also da ja, ich sehe mal, wenn es irgendwann mal so ein Fridays for Digitalization gäbe, egal wie alt die Leute dann sind, dann weiß man an der Stelle, erstens, es hat Relevanz, zweitens, es sind Leute, denen ist es ein wichtiges Anliegen und es beeinflusst an dieser Stelle die politische Meinungsbildung. Aber dann ist es ja wahrscheinlich in Deutschland noch gar nicht so wichtig für die Bevölkerung, die Digitalisierung, weil es geht niemand auf die Straße für Digitalisierung. Es geht keiner auf die Straße, ich will meinen Ausweis online beantragen. Es geht keiner auf die Straße, ich will Breitband. Das wird hier und da rumgemeckert, dass es kein Breitband gibt und vielleicht kann sich auch noch der eine oder andere vorstellen, ein Flugtaxi zu haben, aber es geht keiner dafür auf die Straße. Also Thorsten, das ist eine steile These. Also vielleicht nicht auf die Straße und das Meckern in Anführungsstrichen so klein ist das nicht. Von Leserbriefen über diverseste Artikel und Blogposts, die da formuliert werden, über Tischgespräche. Das Thema Breitbandausbau ist sicherlich ein ein Wunderpunkt, der in vielen Bereichen der Gesellschaft durchaus zum wöchentlichen Familienkanon gehört. Also, ich glaube, das ist, also, da mutmaße ich jetzt oder berichte aus eigener persönlicher Erfahrung, aber das passiert im eigenen Umfeld ja doch ganz viel, dass man resigniert bei der Verwaltung. Schau, ich bin, wie gesagt, nochmal festgehalten, sicherlich in Verwaltungsthemen der absolute Laie in unserem Kreis. Und dass allein ein Mensch, der das Glück hatte, irgendwie in diesem Land geboren zu werden, aufzuwachsen, studieren zu können und eine vernünftige Karriere oder eine privilegierte Karriere hinzulegen, dass der gar nicht so ganz genau fassen kann, welche Daten wann, wo von mir sind, dass ich keine Möglichkeit habe, das muss nicht der Staat zusammenführen, aber ich muss an irgendeiner Stelle in meiner digitalen Existenz möglich sein, diese Daten einfach zusammenzutragen und Einsicht zu halten. All dieserlei Sachen finde ich nicht so einfach. Oder auch wenn es banal und trivial wirkt. Schaut, wenn ihr Apple-Jünger seid oder im Android-Lager des Smartphones unterwegs seid, wird das bald auch folgen. Aber bei Apple-Jüngern, da war jüngst die große jährliche Entwicklerkonferenz aus dem Apple-Kosmos. Da hieß es dann, Mensch, in Amerika, ihr wisst, da ist der Führerschein quasi der Personalausweisersatz. Naja, das amerikanische Äquivalent zum Personalausweis soll aufs iPhone kommen. Wenn ich jetzt als Bürgerin oder Bürger sage, Mensch, das möchte ich hier auch. Ich möchte endlich nur noch mit dem Handy zum Zahlen, zum Ausweisen, ob es der Führerschein oder Personalausweis ist, damit möchte ich unterwegs sein. Wer würde wann die Verhandlungen mit Apple führen? Wem gegenüber würde man jenseits von Wahlen sein Bedürfnis ausdrücken? Und wie würde man als Bürgerin oder Bürger da überhaupt ansetzen? Das sind Dinge, die nicht trivial sind, finde ich. Aber da kann ich dich tatsächlich schon beruhigen, weil auch der deutsche Personalausweis wird aufs Handy kommen. Da gibt es diverse Projekte gerade, die laufen. Und bei diesen Projekten ist auch angedacht, andere Dinge aufs Handy zu bekommen, wie zum Beispiel den Führerschein. Oder jetzt ganz konkret in einem Projekt, in dem ich mitarbeiten darf, geht es tatsächlich auch um Zimmerschlüsselkarten für Hotelzimmer. Also das wird auch als Infrastruktur des Bundes abgebildet werden. Also da sind wir gar nicht so weit hinterher, was das angeht. Und ich möchte auch noch mal ergänzen, im Landkreis habe ich auch den Kreistag als Kontrollorgan. Die Mitglieder fragen, wie weit es ist mit der Digitalisierung oder ob das Projekt zustande kam. Gleiches gilt für die Bürger in der Einwohnerfragestunde oder die Mitglieder des Vergabeausschusses. Auch die nehmen Einfluss auf das, was der Landkreis einkauft und wie er es einkauft. Das ist doch vielleicht auch noch mal ein schöner Aufruf an die Hörerinnen des Podcasts, doch mal ihren jeweiligen Parlamentarierin zu schreiben, dass ihnen das Thema am Herzen liegt und sie doch bitte etwas in die Richtung machen sollen, weil es meiner Wahrnehmung nach zumindest hier in Berlin, im Berliner Abgeordnetenhaus zum Beispiel, ein Thema ist, wo man doch ein sehr spezifisches Interesse als Landtagsabgeordneter haben muss, um sich damit zu beschäftigen. Und dementsprechend tun sich dann auch die Man braucht ja dann öfters mal doch politisches Kapital, um auch etwas umzusetzen. Und es ist dann für so ein nur mäßig unangenehmes Fachthema doch oft schwer. Und da einfach mal auch Parlamentarierinnen, die sich eigentlich mit anderen Fachthemen beschäftigen, darauf hinzustupsen, zu sagen, heb doch mal in der Fraktionssitzung die Hand und sag, übrigens, der eine Kollege hier in der Runde, der sich auch mit Verwaltungsmodernisierung beschäftigt, mehr davon. Dem Aufruf kann ich mich natürlich nur anschließen. Und tatsächlich funktioniert das auch vor der eigenen Haustür. Ich möchte nur ein Beispiel bringen aus dem Stadtrat. Dort war die Anfrage, ob man die Sitzung oder die Ausschusssitzung eben digital überträgt. Die Mehrheit hat es abgelehnt. So, der Ratsmitglieder. Die Mehrheit, das hatte größere Mehrheit oder so weiter hier erreicht und damit wurde der Antrag abgelehnt. Und das sind ganz konkrete Sachen, wo ich meinen Abgeordneten tatsächlich auch aus dem Stadtrat fragen kann, warum? Warum habt ihr Angst davor? Warum kann ich mich nicht als Bürger in eine Ausschusssitzung, in den öffentlichen Teil einklinken und hier einfach mitschauen? Weil tatsächlich wird auch nicht alles übertragen. Und so würde man tatsächlich seine Verwaltung tatsächlich dazu treiben, auch dieses Thema zu leben. Also ja, ich schließe mich dem Aufruf an, natürlich. Ich glaube, wenn man den Blick ein bisschen weitet, dann ist man ja auch ganz schnell bei, ich sag mal, Empörung über den Stand der Digitalisierung. Vorhin haben wir das ja zum Thema Wirtschaft schon gehabt, aber dann vielleicht Berlin war vorhin das Stichwort. Warum gibt es im Moment so wenige Termine in der Berliner Bürgerverwaltung? Warum geht das heute nicht digital? Das ist inzwischen ja so lautstark, diese Kritik. Das hallt ja bis nach Rheinland-Pfalz rüber, sonst hätte ich es nicht wahrgenommen. Anderes Thema, wir sind immer noch mitten in der Pandemie. Die Digitalisierung des Gesundheitswesens oder der Gesundheitsämter, das ist ja jetzt mal in den Fokus geraten. Und da haben ja auch viele Leute gemerkt, was funktioniert hat und was nicht funktioniert hat. Oder dass es Entscheidungen gab, dass wir jetzt bundesweit die Luca-App haben. Ich will die steile These in den Raum stellen, wenn wir da ein Bundesministerium gehabt hätten mit ausreichend viel Sachverstand, hätte es so eine Entscheidung vielleicht nicht gegeben, sondern eine andere Lösung. Aber auch aus dem praktischen Leben der Bürger, jetzt mal aus meinem Leben zum Beispiel, mein Sohn kommt im Sommer in die Schule. Das heißt, ich beschäftige mich dann intensiv mit dem Thema Digitalisierung des Bildungswesens. Also es gibt, glaube ich, kein Thema, über das Eltern in den letzten 14, 15 Monaten mehr geschimpft haben als darüber. Und das natürlich auch zu Recht. Das ist jetzt zwar eine Ländersache an dieser Stelle, aber es ist natürlich auch da wieder die Frage, wem kann man dafür eine politische Verantwortung zureichen? Es ist die Bundesbildungsministerin, die ich persönlich in dem Bereich für so schwach halte. Ich würde sie dafür nicht kritisieren, weil ich gar nicht auf die Idee käme, sie damit in Verbindung zu bringen. Die Bildungsminister, weiß ich nicht, wäre jetzt auch nicht so mein Ding, aber wenn man da auch wieder jemanden hätte, der sagt, okay, meine Idee von einer digitalisierten Bildung sieht so und so aus, dann beeinflusst das natürlich auch das Tun und Handeln auf Landesebene. Und gerade im Bildungsbereich haben wir ja eine enge Kooperation inzwischen. Kooperationsverbot, ein Stichwort hier. Aber es gibt ja die Möglichkeit, dass hier Einfluss genommen wird. Und genauso ist es ja, warum haben wir in Deutschland immer noch nicht, sind wir immer noch nicht so weit, dass wir mit einem Ticket unglaublich viele verschiedene Verkehrsmittel verbundeübergreifend nutzen können. Das ist ja heute immer noch ein riesiges Problem, wenn man von einem Verkehrsverbund mit dem Bus in den nächsten fährt, da irgendwie zu verstehen, was für ein Ticket man da braucht. Und das hat ja auch viel an dieser Stelle damit zu tun, dass man das heute einfach lösen könnte. Es passiert aber nicht. Aber ich glaube, viele verknüpfen es noch nicht damit. Das heißt, dass diese einzelnen Themen sind politisiert, das sind Aufregerthemen, aber sie sind nicht gebündelt in einem Bereich. Und auch da erhoffe ich mir, wenn man sagt, okay, das kommt jetzt alles mal da rein, diese Verantwortung. Wir haben da jemand, den kann man dann nach 4 Jahren auch anschreien und abwählen und sonst irgendwas machen. Oder so jemand macht es gut und kann sich darüber profilieren, für andere Aufgaben auch empfehlen. Ich glaube, das ist wichtig, weil damit wird dann auch eine politische Meinungsbildung verstärkt. Und die Sicht der Bürgerinnen und Bürger, der Medien auf diesen Themenbereich auch sensibilisiert. Da erhoffe ich mir dann im Nachgang natürlich auch einiges. Vielleicht kein Fridays for Digitalization, aber zumindest mehr Bewegung. Ich glaube, da sieht man aber auch die Grenzen von so einer Konstruktion wie so einem Digitalministerium. Weil, also die Frage, wie viel kann ich eigentlich diesem Digitalministerium irgendwie als Aufgaben aufs Brot schmieren, ja? Nehme ich da die Digitalisierung des Bildungswesens mit rein? Nehme ich da die Digitalisierung irgendwie des öffentlichen Personennahverkehrs mit rein? Ich hatte vor kurzem zu tun mit dem Referat für künstliche Intelligenz und Digitalisierung der Sozialversicherung. Schmeißt man das auch mit rein in so ein Digitalministerium, wo ich halt sagen würde, nee, da muss man so viel Ahnung von Sozialgesetzgebung haben, dass das natürlich nicht, also das muss dann im Arbeitsministerium bleiben und natürlich irgendwie Digitalisierung des Bildungswesens, da muss man so viel Ahnung vom Bildungswesen haben, das muss dann auch in dem Fall in den Landeskultusministerien bleiben. Und das ist dann ein bisschen, glaube ich, eine Schwierigkeit, richtig zuzuschneiden, welche Sachen würde man in so ein Digitalministerium reinholen und wie schafft man, dass dann trotzdem dieses Ministerium auch eine gestalterische, positive, antreibende Wirkung in die anderen Häuser hinein hat und gleichzeitig das auch nicht das politische Selbstmordkommando wird, sich auf diesen Ministerposten zu setzen. Weil man weiß, am Ende halten die Bürger für alles, was digital in diesem Land schief läuft. Und wenn da jetzt irgendwie der saarländische Kultusminister die Laptops nicht in die Klassen kriegt, dann werde trotzdem hinterher ich dafür von den Bürgern angepfiffen. Das ist natürlich auch eine Schwierigkeit, die man dabei mitsehen muss. Wie wäre es denn mit der Idee, es gibt in Deutschland eine, egal wie man den nennen mag, so eine Art CDO, also so ein Chief Digital Officer. Der kann ja meinetwegen auch Minister sein. Und die fachliche Verantwortung bleibt in den einzelnen Fachressorts, in den einzelnen Fachministerien. Und die bekommen per Gesetz die Order, ihr müsst Digital First denken. Wie wäre es mit dieser These? Ich glaube, das Thema ist zu komplex. Also wenn es jetzt darum geht, falls ich es richtig verstehe, Thorsten, dass man sagt, da ist jetzt ein Minister mit unterstützenden, in ordentlicher Zahl und Kompetenz mit unterstützenden Abteilungen und weiteren Referaten oder Fachgruppen oder eben nicht, sondern nur in Anführungsstrichen mit gesetzlichem Durchgriff. Ich glaube, die Themen sind teilweise zu komplex, als dass das funktionieren könnte. Und man kann natürlich auch, finde ich, niemanden in Behörden, in Verwaltungen jetzt dazu anhalten, plötzlich zwei Herrinnen oder Herren zu dienen, in Anführungsstrichen. Also auch ganz schwierig. Wäre ich vorsichtig mit. Ja, wenn wir uns aber anschauen, die Komplexität, du hast jetzt selber auch gesagt, wenn ich mir vorstelle, es gibt ein Digitalministerium, die sind zuständig für Breitband. Das ist Infrastruktur. Die sind zuständig für Verwaltungsdigitalisierung. Die sind zuständig für Digitalisierung in den Schulen. Die sind zuständig für die Digitalisierung des Verkehrswesens. Die Bahn, die Straßen und so weiter und so weiter. Das sind alles, da braucht man wahnsinnig viel Fachkenntnis, die erstmal nichts mit Digitalisierung zu tun hat. Weil ich kann ja nicht einfach Dinge, die analog ganz gut funktionieren, einfach eins zu eins digitalisieren. Das ist doch Quark. Also ich glaube, basanter war das jetzt gerade, der nochmal gesagt hast, wenn ich es richtig wiedergebe. Also ohne Fach- und Domänenkompetenz geht das natürlich alles nicht. Und auch nicht, wenn man da gegeneinander arbeitet. Wie gesagt, das ist das dicke Brett, das es zu bohren gilt. Aber ich meine nach wie vor, und da greife ich vielleicht das auf, was der Felix vorher auch meint oder eingangs, Mensch, so ein Digitalministerium und eine zentrale Instanz, das kann eben das Element sein, was eine generelle Vision entwickelt, die Triebfeder sein. Die kann eine Berichtsinstanz sein, die immer berichtsfähig sein muss über das, was sonst wo läuft und nicht einfach nur in Silos versteckt wird. Das ist ein Ansprechpartner sowohl für Wirtschaft als auch für Bevölkerung. Also wenn ein Land, eine Behörde, egal auf welcher Ebene oder eine nachgeordnete Behörde irgendwie dann den einen oder anderen Auftrag an den einen oder anderen Dienstleister, IT-Dienstleister nicht vergeben möchte, weil da persönliche Befindlichkeiten im Spiel sind, dann ist das eine Instanz, wo man sagen kann, Mensch, schau mal, ich erfülle hier aber alle Anforderungen, sind das denn jetzt nicht die Regeln oder nicht? Und das gibt es schon auch noch sehr oft, wenn man da im öffentlichen Wesen unterwegs ist. Also für mir scheint es so, auch wenn es nicht einfach ist, dass eine zentrale Stelle, gerade auch zentraler Ansprechpartner für internationale Konzerne, dass das eher hilft, denn schadet. Bin ich bei dir. Also ich glaube, wir haben jetzt in der letzten Stunde sehr, sehr viel zum Thema Digitalministerium für und wider gesagt. Vielleicht noch ein kurzes Schlussstatement von jedem Einzelnen, weil ich glaube, wir sollten jetzt hier erstmal einen Deckel drauf machen und vielleicht uns mal wieder treffen und vielleicht sogar nach der Bundestagswahl nochmal zusammenfassen, was jetzt tatsächlich rausgekommen ist. Wer mag anfangen? Ich fange an, mein Statement ist ganz kurz. Ich sehe immer noch die verantwortliche Stelle als digitaler Treiber der Themen. Kein Ministerium. Dann gehe ich mal von oben nach unten. Musti, du bist der Nächste. Ich habe das jetzt mehrfach gesagt und versuche es nochmal zusammenzufassen. Ich glaube, es braucht ein Ministerium mit entsprechenden Mitteln und der entsprechenden Augenhöhe, um Visionen zu formulieren, eine Triebfeder darzustellen, um als Berichtsinstanz zu fungieren und vor allem als Ansprechpartner und Kommunikationspartner von Bevölkerung bis hin zur Wirtschaft. Super, danke. Passanta. Ich bleibe dabei. Ich träume von so einem digitalen Ministerium, vor allem für die Digitalisierung der Verwaltung, das selbstbewusst Standards und Prinzipien setzt und diese vor allem auch robust durchsetzt. Dankeschön. Felix, und das Schlussstatement von dir noch. Ja, also ich glaube, Digitalisierung ist einer der zwei, drei großen Megatrends unserer Gesellschaft. Und auch beim Klimaschutz, einem der anderen, haben wir ja originäre Zuständigkeiten, obwohl das natürlich alle angeht. So ist das bei der Digitalisierung auch. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass es auch eine Gesamtverantwortung für dieses Thema gibt, auch wenn es alle erledigen müssen. Deswegen ganz klar, ich glaube, wir brauchen das Digitalisierungsministerium, um das aufzuholen, was wir in den letzten 20 Jahren in Deutschland verkackt haben. Super, vielen Dank für die vielen deutlichen Worte. Danke auch an alle fürs Zuhören und ich freue mich, wenn ihr demnächst wieder einschaltet. Bis dahin, tschüss. Eine Produktion vom Podcast Funkhaus.